اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتم بالأسباب. Kannst du eine andere Tisch, kleine Tisch wegen den Handys oder so? Bevor wir mit dem Unterrichtsreihe weitermachen, es ist eine Sunna, subhanallah, die leider yani, verstorben ist, sozusagen. Sagt man so, ne? Verstorben? Na? Ausgestorben. Ausgestorbene Sunna, subhanallah, dass nach dem Gebet dass die Geschwister nicht den Tasbih und Tahlil und diese ganzen Dinge Adhkar laut machen. Also die Sahabe mit dem Prophet, als sie dann yani, Gebet yani, zu Ende gemacht haben, dann haben sie sofort laut gemacht. Yani, dass man unterscheiden könnte zwischen Gebet und dass sie dann mit dem Gebet zu Ende sind. Ja, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jeder von alleine, jeder alleine. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله und so weiter. Und leider man merkt jetzt heutzutage nicht den Unterschied, ob man im Gebet ist oder der Gebet zu Ende ist. Weil im Gebet sind wir leise und nach dem Gebet sind wir leider auch leise. Das ist eine Sunna, die ausgestorben ist, sollten wir wieder la ta'ala machen. Jazakum Allah khair. طيب إن شاء الله بنمحن weiter mit مسائل الجاهلية الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. وصفين لبزته. طليش ما. فوليزن. يا إن شاء الله إنه كانس كانس. Wir sind bei 28. مسألة stehen geblieben. Wir haben den 28. مسألة auch erwähnt. كنا قد توقفنا عند المسألة الثامنة والعشرون. نعم، أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا. أما المسألة التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون أو لا يعملون بما تقوله طائفتهم. أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم كما قال تعالى ونبه على ذلك سبحانه وتعالى قال قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أي هؤلاء اليهود الذين يدعون أنهم يتبعون ما أنزل الله تبارك وتعالى إليهم وهو التوراة، ويدعون ذلك والله تبارك وتعالى قد كذبهم بنقطتين. الأول قتلهم الأنبياء، أنتم تدعون أنكم تتبعون التوراة، فهل في التوراة قتل الأنبياء؟ لا يوجد في التوراة قتل الأنبياء، بل فيها الإيمان بهم، الإيمان بالأنبياء وتعظيمهم واتباع الأنبياء والاقتداء بهم. أما الأمر الثاني أن التوراة تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحق تبارك في سورة الأعراف الآية 157 يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالله تبارك وتعالى ذكر صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم في التوراة، ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بدأوا بقتل الأنبياء. فهؤلاء هذا من أمر الجاهلية التي يجب على الإنسان أن يتجنبها، أنه مع أنهم يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم أو يعني يتبعون ما عليه طائفتهم، مع ذلك لا يعملون بما تقول هذه الطائفة يدعون أنهم يتبعون اليهودية لكن لا يعملون بما تقول هذه الطائفة كحال أهل جاهليتنا اليوم يدعون مثلا أنهم ينتمون إلى طائفة يدعون أنهم ينتمون إلى مثلا أهل البيت مثلا أو يدعون أنهم ينتمون إلى إمام من الأئمة كحال أعطي مرة أخرى يعني المثال على علماء أهل السلول أنهم يدعون أنهم ينتمون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكن لا يكفرون بالطاغوت ولا يتبعون ما عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب دين 28. مسألة von مسائل الجاهلية. Wir haben bei dem 29. haben wir gesagt. طيب 29. مسألة von مسائل الجاهلية. Ich habe eine Bruder hat mich darauf hingewiesen oder erwähnt, dass es dieses Buch auf Deutsch gibt, also die Übersetzung, ohne Erklärung. Ist gut, inshallah kann man davon die Masail eigentlich vorlesen. Ich habe die hochgeladen, subhanallah. Tayyib, khair, inshallah. Auf jeden Fall, sie tun nicht und handeln nicht danach, also wir haben gesagt bei dem 28. Mas'ala, dass sie nur das akzeptieren, was deren Neigung übereinstimmt. Das ist der 28. Mas'ala gewesen. 29. Mas'ala, dass sie sogar das nicht tun, was deren Ta'ifa praktiziert oder deren Ta'ifa dazu ruft. Das heißt, sie handeln nicht nach das, was sie normalerweise behaupten, dass sie nur, also dass sie dann behaupten, dieser Ta'ifa zu folgen. Und Allah tabaraka wa ta'ala hat in Surat al-Baqarah, Vers 91, erwähnt, dass sie den Propheten getötet haben. Es geht eigentlich jetzt um die Juden. Und das ist die Masail al-Jahiliyyah, die wir natürlich heutzutage nicht machen dürfen und uns davon entfernen müssen. Ja, dass die Juden zum Beispiel behauptet haben, dass sie dem Propheten folgen. Ja, dass sie dem Propheten folgen oder das folgen, was auf sie offenbart wurde. Und Allah tabaraka wa ta'ala hat deren Lüge aufgedeckt, indem er subhanahu wa ta'ala auf zwei Punkte hier hingewiesen hat. Das erste ist, sagt er, wenn ihr wirklich das folgt, was auf euch offenbart wurde, wie könnt ihr überhaupt die Propheten töten? Hat Allah etwa in der Torah herabgesandt, dass er den Propheten tötet? Natürlich nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Allah tabaraka wa ta'ala hat denen befohlen in Torah und in Jil, dass sie dem Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam folgen. Also sie folgen nicht mal das, was ihre Ta'ifa dazu ruft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-A'raf, Vers 157, und die den Gesandten, den schriftkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und Evangelium aufgeschrieben finden. Er gebietet ihnen das Rechte und verbietet ihnen das Verwerfliche. Er erlaubt ihnen die guten Dinge und verbietet ihnen die schlechte und er nimmt ihnen ihre Bürde und ihre Fesseln ab. Also das sind die Eigenschaften von den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, die sie bei ihrer oder auf die, bei den ihren Büchern gibt es. Aber die haben natürlich nicht gefolgt. Und so ist das, liebe Geschwister, diese Amr, diese Mas'ala von Jahiliyyah, ist es auch verbreitet unter die Menschen, die sich den Islam zuschreiben oder diejenigen, die behaupten, den Madhab oder den Weg von Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah zu folgen. Ja, und wir haben ein Beispiel gegeben, genau wie die Schiiten zum Beispiel behaupten, den Ahlul Bayt zu folgen, sie behaupten das nur, aber sie tun Schirk, sie tun Kufr, was natürlich Ahlul Bayt davon frei ist. Radwanullahi ta'ala alayhim. Genau die Gelehrten von Al-Salul, heutzutage, sie behaupten den Weg von Muhammad Abdul Wahhab zu folgen, aber sie verleugnen weder den Tagut noch die erfüllen die Voraussetzungen von den La ilaha illallah. Also praktisch, theoretisch natürlich sagen die alle, theoretisch, sie haben viele Bücher geschrieben, aber in der praktischen Teil, subhanallah, siehst du, wie sie Loyalität zu dem Tawarit haben, anstatt sich los davon zu sagen. Deswegen, das ist eine Mas'ala von Masail al-Jahiliyyah. Ein Mensch, wenn er behauptet, einer Taife zu folgen, dann muss er halt schauen, was natürlich richtig ist in dieser Taife, dass man halt folgt. Nicht das nehmen, was deiner Neigung übereinstimmt, und das unterlassen, was deine Neigung nicht übereinstimmt und so weiter. طيب أما المسألة الثلاثون وصلنا إلى مسألة الثلاثون وهي من عجائب آيات الله تبارك وتعالى أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع. الله تبارك وتعالى حث جميع الأنبياء ودعاهم وبعثهم ليدعوا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى الاجتماع. فهؤلاء تركوا وصية الله تبارك وتعالى لهم بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وهو الافتراق وصار كل حزب بما لديهم فرحون. صار كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه من عجائب آيات الله تبارك وتعالى أن هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الجاهلية تفرقوا ولم يجتمعوا على نبي ولم يجتمعوا على كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يتبعوا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء التي بعثت لهم ولم يعتصموا به فابتلاهم الله تبارك وتعالى بالتفرق. فهذه ابتلاء من الله تبارك وتعالى. الذي لا يتبع الحق يبتليه الله تبارك وتعالى بالفرقة، يبتليه سبحانه وتعالى بالطبع على القلب كما ذكرنا في المسائل السابقة. فهذه أيضا من البلاء التي تصاب بهذه الأمة حين تفرقوا ولم يجتمعوا على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن الاجتماع إلا على التوحيد. لا يمكن أن يجتمع هذه الأمة وكل طائف هذه الأمة إلا على لا إله إلا الله. الآن سبحان الله نرى هذا التفرق وهذا التشظم بين من ينتسبون إلى الإسلام، فهذا صوفي والآخر مدخلي والآخر جهمي والآخر طائفة أخرى، ففي طوائف كثيرة سبحان الله، هذا حبشي وغيرها من بعض الطوائف المبتدعة وغيرها من بعض الطوائف التي وقعت في الكفر. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالوحدة ودعانا إلى الوحدة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في المسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله تبارك وتعالى أمركم. أن لا يخرج الإنسان على ولي الأمر إن كان يحكم بكتاب الله تعالى ويدعو إلى شريعة الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الخروج عنه، يجوز النصح له بالخير حتى ولو ظلمك، حتى ولو جلد ظهرك، إن لم يقع في ناقضا من نواقض الإسلام، إن حكم بكتاب الله تبارك وتعالى. نحن لا نتحدث عن هؤلاء الطواغيت التي لم يبقى ناقضا إلا وارتكبوه، لم يبقى ناقضا إلا ودخلوه، لم يبقى ناقضا إلا وارتكبوه. So, liebe Geschwister, هذه من مسائل الجاهلين يجب تجنبها، أن لا نفترق ونتوحد على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعانا شخص إلى الوحدة، إذا دعانا أحد ما إلى الوحدة، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا أن نستسلم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونجتمع لله تبارك وتعالى تحت راية التوحيد. ليس يعني لا نصد أو نرد هذا الأمر لهوى، لا، إن كان حقا وهو كتاب الله وسنة رسوله فيجب أن نتجنب هذه المسألة الجاهلية التفرق. نجتمع، ففي الاجتماع قوة، والله تبارك وتعالى أمرنا بالاجتماع قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ففي التفرقة فشل لا شك في ذلك. Die nächste Masala, liebe Geschwister, ist sehr, sehr wichtig, subhanallah. Das ist die 39. Masala. Und zwar, dass die Ahlul Jahiliyyah, der Übersetzer hat es ungefähr geschrieben, ich habe ihn jetzt gefunden. Es ist von den erstaunlichen Zeichen Allahs, dass alles diese Leute sich vom Befehl Allahs sich zu vereinen, abwandeten und die von Allah subhanahu wa ta'ala verbotenen Taten verbündeten. Das heißt, das ist die gemäße Bedeutung, Allah subhanahu wa ta'ala hat eigentlich alle Propheten mit einer Botschaft gesandt, nämlich Allah tabaraka wa ta'ala alleine zu dienen und ihm nichts beigesellen. Und diese Ahlul Jahiliyyah, in früher Ahlul Jahiliyyah, haben diesen Ratschlag oder diesen Befehl von Allah tabaraka wa ta'ala abgelehnt. Und jeder ist zu einem, oder die sind Gruppierung geworden. Ja? Die haben sich nicht an Allahs Sein festgehalten, die haben. Und das ist eine Bestrafung und eine sozusagen, nennt man glaube ich Bestrafung von Allah tabaraka wa ta'ala, weil sie den Befehl von Allah tabaraka wa ta'ala abgelehnt haben, genau wie wir schon bei dem anderen Masail erklärt haben, dass Allah tabaraka wa ta'ala diejenigen, die den Haq nicht akzeptieren und Haq ablehnen, Allah versiegelt deren Herz. Nicht weil sie den Haq nicht verstehen. Da siehst du subhanallah manche Gelehrten, die jahrelang studiert haben. Wenn du sagst, subhanallah, sagst du, wie kann es sein, dass diese Gelehrte so einen Fatwa gibt? Wie kann es sein, dass diese Person so eine Aussage macht? Du wunderst dich. Und das ist eine Art von der Strafe, subhanallah, weil sie sich von der Haq entfernt haben, Haq abgelehnt haben, so Allah tabaraka wa ta'ala hat denen Herz versiegelt, subhanahu wa ta'ala. Genauso ist das auch. Derjenige, der zu dem Tawhid gerufen wird und zu dem Einheit gerufen wird, zum Ijtima' gerufen wird, er lehnt es ab, subhanallah, du siehst, dass sie auseinandergehen und die nicht einen Amir wählen können und nicht unter den Scharaf von Allah tabaraka wa ta'ala regieren können. Sehen wir, subhanallah, in heutiger Zeit auch, dass jeder für sich eine Gruppe genommen hat und unter diesen Gruppen sind auch nicht einig. Aber diejenigen, die unter den La ilaha illallah leben und zu den La ilaha illallah rufen, die werden zum Beispiel einen Emir haben, die mit Allahs Gesetze herrscht und die werden nicht auseinandergehen und die werden immer stark sein, subhanallah. Ja? Und wir können niemals uns versammeln, außer unter La ilaha illallah. Vor einigen Jahren, subhanallah, haben die ganzen Prediger eine Versammlung gemacht hier in Deutschland, unter denen die Köpfe von den Murji'a. Ja, und da haben mich auch eingeladen. Und ich bin wegen einem anderen Bruder gegangen. Er hat gesagt, komm, lass uns gehen, ist kein Problem, schauen. Und da war es natürlich, der Bruder war nicht so, wie er jetzt ist. Auf jeden Fall haben alle geredet und der eine von den Führern von dieser Murji'a hat geredet und so weiter. Wir müssen uns sammeln und wir müssen unsere Dawa zusammen zufügen und so weiter. Dann habe ich gesagt, Wallahi, das ist unmöglich. Ja, warum sollen wir jetzt einander belügen? Warum sollen wir einander verarschen oder reinlegen? Entschuldigung. Ja, das ist unmöglich, subhanallah. Unmöglich, dass wir uns vereinen. Warum? Weil wir nicht den gleichen Manhaj haben, die gleiche Aqida haben. Weil wir nicht von den gleichen, yani behaupten wir eigentlich denn von gleichen Quellen zu nehmen, aber lehnen manche von uns einige Aussagen, einige Dinge, die feste yani Fundamente der Religion sind. Dann sagt er, doch, wir können uns versammeln. Ich habe gesagt, das kann niemals passieren. Ja, und das haben sie alles eine Kritik genommen danach, als sie von mir gewarnt haben, eine Rund-SMS geschickt haben, diese Abu Jamal Abu Hussein und die anderen, weil ich damals auch gesagt habe, wir werden niemals uns einigen. Das ist unmöglich, weil wir verschiedene Manhaj haben, verschiedene Aqida haben. Das heißt, liebe Geschwister, werden wir uns niemals versammeln, außer unter La ilaha illallah. Istisna lillahi tabaraka wa ta'ala lahu bit tawhid. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Wenn wir das praktizieren, werden wir uns vereinen können. Ja, und unter einem einer Jama'a sein. Ja, und eine Emir haben. Es ist uninteressant, wer diese Person ist, welche Hautfarbe er hat, welche Sprache er spricht, solange er Muwahhid ist, uns zu dem Koran und Sunna ruft, wir sagen, wir haben gehört und wir gehorchen. Wenn wir dieses praktizieren würden, werden wir stark sein immer. Und kann keiner unsere Reihe zerstören. Kann keiner uns auch besiegen mit Allahs Erlaubnis. Aber da wir leider gespaltet sind, ja, wie der Prophet sallam sagt, Ghutha ka Ghutha is-Sayl. Guck mal, wie viele Muslime auf der ganzen Welt gibt es. Wie viele? Yani, meinen wir nicht alle sind Muslime, aber die Leute sich auch Islam zuschreiben. Ja, die sagen, wir sind Muslime. Wie viele sind das? Viele hier. Wie viel? 1,5 Milliarden oder so? Yani, wenn die manche Länder nur angreifen würden, nur wenn sie spucken, werden sie ertrinken in diesem Volk. Das sind so kleine Länder. Aber weil wir auseinander sind und weil wir nicht einig sind, weil jeder für sich eine Gruppe genommen hat und jeder behauptet, das Richtige zu sein und so weiter und so fort, deswegen sind wir leider so gespaltet. Und wir werden niemals uns einigen, außer unter La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aber nicht diese La ilaha illallah, die jeden ausspricht. Denn viele oder die ganzen Leute, die sich Islam zuschreiben, die sprechen in La ilaha illallah aus. Aber wissen sie überhaupt die Bedeutung von La ilaha illallah? Kennen sie überhaupt die Voraussetzung von La ilaha illallah? Viele von denen kennen das nicht. Ja, kennen leider diese nicht. Subhanallah, für einige, yani, Allah alam, ich weiß nicht, wie alt dieses Video ist, jemand hat eine Umfrage gemacht, ja, in einer islamischen Gesellschaft oder hat ein paar Leute, die yani, alles Muslim geboren sind, Fragen gestellt. Yani, der hat eigentlich normale Fragen gestellt, die nicht mit den Fundamenten des Islam zu tun haben. Stell dir vor, wenn ihr über den Fundamenten oder den Usul-Din Fragen stellen würde, was wird überhaupt derjenige den antworten? Der hat einmal erstmal eine Frage gestellt über die Fußballspieler, ein paar Namen von Fußballspielern. Jeder, der in diesem Umfrage teilgenommen hat, könnte einigen Namen von den Fußballspielern erwähnen. Aber subhanallah, als er dann zweite Frage gestellt hat, über den Namen von Prophet sallallahu alaihi wasallam, kompletter Name oder die Namen von einigen Sahaben, könnten meisten von denen nicht antworten. Meisten von denen. Ja. Und die leider sind, yani, die heißen Ahmed, Muhammad, Ali und Umar und so weiter und so fort. Und das ist der Übel von dieser Gesellschaft. Das ist der Übel von dieser Gesellschaft. Wie wird der Mensch hier erzogen? Schaut, subhanallah, den Zustand von vielen Leute als Muslim geboren sind. Schaut, subhanallah. Sehr, sehr katastrophal. Und auch das Gleiche auch in der Gesellschaft, also in unseren Ländern, wo die Tyrannen herrschen. Genau das Gleiche, dasselbe. In einem von diesen Ländern, in einem Wettbewerbprogramm, yani, في إحدى المسابقات, سئل أحدهم اذكر اسم نبي اسم نبي من القرآن. ماذا تتوقع أن يقول؟ أو أن تقول كانت امرأة قالت شريف والله يا أخي يعني ما استطعت أن تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو موسى أو عيسى أو غيره من الأنبياء قالت شريف وضحكوا عليها كلهم يعني هل يوجد شريف؟ لا المشكلة المجتمع يا أخي هؤلاء الطواغيت سيطروا على بلادنا سبحان الله وأفسدوا الناس وأفسدوا المسلمين يعني in einer Sende, in einer arabischen Sende, in einem arabischen Land, gab es ein Programm, yani Frage und Antwort. Ich habe nur dieses Video gesehen, eine kleine Teil. Als einer von diesen die Teilnehmer, die dort yani, teilgenommen haben, ich weiß nicht, wie man das nennt, Musabiq, Al-Mutasabiqa, Al-Mutasabiqa, Billah Al-Mania, derjenige, der dann macht, yani, ha? Teilnehmer, Teilnehmerin, wurde gefragt Name, also über einen Namen von einem Prophet. Sie soll einfach einen Namen von einem Prophet, die Allah in seinem Buch erwähnt hat. Sie hat gesagt, Sharif. Sharif ist Name von Prophet. Guck mal, Muhammad. Musa, Isa. Yani zumindest, yani wenn du auch Mohammed nicht kennst, dann weißt du Isa und Musa. Ja? Und anderen Propheten, dass du auf dem Scharif-Namen kommst. Warum, Achi? Weil diese Tyrannen unserer Länder, subhanallah, die haben die Medien, yani, sowieso Medien ist unter deren Kontrolle. Was machen sie? Was erzählen sie den Menschen? Sie bringen, sie haben höchstens, was sie gemacht haben, diese Film Risale, diese Botschaft von Risale. Wisst ihr, dass die Schauspieler sind Schiiten und dass es von Schiiten hergestellt wurde? Viele Muslime verteilen diese Film. Ja? Und das, da werden einige Sahabe erniedrigt. Und die denken, oh, Film Risale, sehr schönes Film. Das ist von den Schiiten wurde gedreht. Und da werden einige Sahabe erniedrigt. Und auch einigen yani, von den Mubashirin bil Jannah, die denen das Paradies versprochen wurde, werden auch alles irgendeine Fasik, der in deren Stelle kommt und dieses Film dreht und diese Sache schauspielt und so weiter. Und das machen sie, wann machen sie das? In der Tag der Geburtstag von Prophet Sallallahu angeblich. Ja, und die sagen, ja, schau, subhanallah, das ist das Islam. Die Menschen werden so erzogen, subhanallah, eine Kafira hat in einem Sender etwas gesagt, was richtig ist. Ja, also sehr, sehr richtig ist, was sie gesagt hat, subhanallah, sagt, die haben die arabischen Länder so erobert. Erstmal mit Manahij al-Ta'limiyya. Wie nennt man die Manahij al-Ta'limiyya? Also dieses Lernsystem. Genau, Lernsystem. Die haben mit dem Lernsystem angefangen. Früher, كيف كان أطفال المسلمين؟ كانوا يبدأون بحفظ القرآن ثم الحديث اللغة أطفال المسلمين كانوا يكبرون بهذه الطريقة الآن كثرت المدارس الأوروبية في بلادنا فأصبح الوالد والوالدة يفتخر أن ابنه تعلم اللغة الإنجليزية قبل كانوا يفتخرون أنه حفظ القرآن ف إذا تعلم الابن لغة الإنجليزية ماذا يفعل؟ يذهب إلى المواقع الإنجليزية وبالتالي يقلد الكفار ولا يستفيد من اللغة الإنجليزية إلا القليل يستمع إلى الأغاني الإنجليزية حتى يقوي اللغة هذه كلها أمور يعني أمور قد درسوها وخططوا لها سبحان الله وبدأوا بالمناهج التعليمية الآن حتى في بلاد الحرمين قد يعني رفعوا مسألة الولاء والبراء في بعض المدارس يعني يأتي رجل يدرسك العقيدة ليس ملتحي يعني مش ملتحي صحيح؟ لا مش ملتحي يأتي يدرسك العقيدة أخي في بلاد الحرمين والعلماء الأفاضل الكرماء الذين يتبعون القرآن والسنة انظر أنهم خلف القضبان خلف القضبان والذي يأتي يدرسك يعني إما يكون غير ملتحي أو لابس القاتم القروات والأمور هذه فهذه كل أمور مخططة ومبرمجة فبدأوا سبحان الله بزرع ببث القنوات الفاسدة وإحضار أهل البدع والخرافات ماذا تنتظر من بلد يدعي أنها تحارب البدع تدعي أنها تحارب البدعة ويدعو إلى التوحيد بلد التوحيد يأتي بعدنان إبراهيم هذا الزنديق هذا الرافضي المرتد يأتي بعدنان إبراهيم البارحة رأيت يعني فيديو للمجرم هذا من عائلة المالك نسيت اسمه سبحان الله جالس مع عدنان إبراهيم في مجلس يأكلون ويمرحون Ich kann dem ein Foto zeigen, subhanallah. Das sieht Ismu Allah. Allmählich, inshallah, ich muss den kurz suchen. Ich habe den gestern diese Foto bekommen. Also sie haben mit dem Lehrsystem angefangen. Unsere Länder haben sie so erobert. Den Muslimen von dem wahren Weg rausgenommen, von dem Tawhid entfernt, mit der Bid'ah und Dingen beschäftigt. Die haben, früher, wisst ihr, wie die Kinder von den Muslimen aufgewachsen sind? Deswegen waren jeder von denen eine Löwe. Weil die haben mit dem Koran auswendig, stell dir vor, über 6000 Verse. Wie viele Wörter auswendig zu lernen, weißt du, die meisten, die den Koran auswendig kennen von den Kindern, die sind nicht normal. Schau sein deren Verhalten. Die meisten sind auch die Beste in der Schule, oder? Gibt es jemanden, der den Koran kennt und nicht gut ist in der Schule? Doch. Es ist alles, alle diejenigen, die das kennen, subhanallah, sind die meisten die schlauste sozusagen Mensch. Auch von den Kindern und so weiter. Stell dir vor, ein Kind lernt den Koran auswendig. Und dann die paar Hadith. Und so viele Wörter lernt ihr auswendig. So viele Wörter lernt ihr auswendig. Wie soll dieses Kind in Zukunft sein? Und wenn ihr noch dazu das auch lernt, was ihr auswendig gelernt habt, keiner wird natürlich dem in der Ehre führen und so weiter bringen. Und deshalb haben sie mit dem Lehrsystem angefangen, indem sie erstmal europäische Schüler in unseren Ländern gebaut haben. Dass die Eltern nicht mehr sagen, oh, Alhamdulillah, mein Kind hat das und das auswendig gelernt, sondern die Eltern sind stolz, dass deren Kind Englisch gelernt hat. Ja? Und die sagen zu dir, du bist zurückgeblieben, dein Kind nicht in europäischer, so eine Angebung und so weiter. Europäische, das ist nicht umsonst. Wir haben europäische Schüler in unsere Länder gebracht und so weiter. Damit die normale Bevölkerung nicht mehr sich mit dem Koran und Sunna beschäftigen, sondern mit der fremden Sprache. Und wenn sie den fremden Sprache lernen, was machen sie? Sie werden natürlich im Internet einfach nach irgendeinem englischen Lied schauen zum Beispiel, Lieder hören oder Schauspieler schauen oder manche Filme sehen und so weiter, weil sie die Sprache kennen und sie wollen einfach mehr in die Sprache, weil die beste Methode ist, dass du sprichst oder liest, um eine Sprache gut zu beherrschen. Das ist die beste Methode, dass du damit diese Sprache benutzt oder viel liest. Und das sagen sie als Ratschlag. Und was machen die Jugendlichen? Natürlich gehen sie ins Internet. Sie haben den Internet erleichtert, dass jeder ins Internet kommen kann. Und danach haben die Schüler gebaut, wo die Frauen und Männer zusammen lernen können. Ja, بدأوا بمدارس المختلطة في بلاد الحرم يوجد مدارس مختلطة والعلماء يتحدث يعني بعض العلماء أنكروا كذلك ولكن سبحان الله بعد ذلك سكتوا لأن ما عندهم حول ولا قوة. تصور أنا 2009 سبحان الله التقيت بأحد العلماء هناك وقلت له يا شيخ حبذا يعني تكتب بعض المطويات أو بعض الرسائل الصغيرة في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حكم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي لابد أن نتجنب الفتن. قلت سبحان الله أي فتن يا شيخ؟ قال لابد أن يأتينا التصريح بذلك يعني لا يسمح لهم أن يتحدثوا في كل المسائل يمنعونا في كتابة بعض المسائل إلا من رحم ربي. Sagte, ich habe yani, subhanallah, yani einen von den Gelehrten gefragt dort, warum ihr nicht eine kleine Schrift schreibt über die Urteil von denjenigen, die den Sahaba beleidigen. Was ist deren Urteil? Also sogar hatta fi ba'd al-mawaqi' al-internet rafa'u hadhihi al-masail. لأن حدثت فتنة وبدأوا بتفجير بعض المساجد أو بعض الحسينيات حتى قبل ذلك كانوا يصرحون يقولون أن هذه الحسينيات يجب أن تقام من الأرض. بعدما حدث هذه التفجيرات نحن نقول نحن نؤيد التفجيرات أو غيرها من المسائل. المسألة في بعض حركات بعض أقوال بعض العلماء كيف يغيرون أقوالهم بين ليل وضحاها. فقالوا إخواننا قد يعني 50 قتلى في مسجد وكانوا يترحمون على بعض الشيعة وقالوا سموا هذه الأماكن بالمساجد مع أنهم كانوا يقولون أنها حسينيات أماكن شركية سبحان الله. ف ich weiß nicht mehr was ich übersetzt habe was nicht jetzt wolltest, dass sie ein Schriftstück machen. Nein, genau. Dann hat er, ich habe gesagt, yani eine Schrift schreiben. Über eine kleine Heftchen, yani über die Urteile, wenn jemand einen Schiir, einer von den Sahaba beleidigt und so weiter. Dann hat er gesagt, das führt zum Fitna, das wird eine Fitna bringen und so weiter. Dann habe ich gesagt, subhanallah, welche Fitna und so weiter. Dann hat er auf jeden Fall nach einer Diskussion hat gesagt, dass es nicht erlaubt ist. Die erlaubende Stadt erlaubt nicht, über alle Themen zu sprechen. Subhanallah. Und sogar in deren Webseite haben viele Dinge rausgenommen, was den Schiiten betrifft. Die können nicht mehr wie früher einfach so reden und so weiter. Sogar über den Schiiten, subhanallah. Was von einer Erniedrigung. Und die akzeptieren das, alle sagen, نَنْظُرْ إِلَى الْمَصَالِحَ الْمَفَاسِ أَيُّ مَصْطَحَ أَيُّ مَفْسَدَ فِتْنَةً أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا أَكْبَرْ فِتْنَةً أَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَحْدَ. Das ist die größte Fitna, dass Allah alleine nicht angebetet wird. Das ist die größte Fitna. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht alleine angebetet wird. Auf jeden Fall, viele Dinge haben sie rausgenommen. Viele Dinge haben sie rausgenommen, weil die Tyrannen schon die Länder sozusagen erobert haben und Kontrolle über den alle Dinge haben. Ja, und dieses Lehrsystem ist sehr, sehr gefährlich. Gab es natürlich in manchen Ländern, wir haben nicht in der Schule Dings, ich habe auch, in unserer Zeit gab es auch nicht diese Schule, gemischte Schule und so weiter. Jetzt gibt es auch. Ja, Universität und anderen und so weiter. Ja, jetzt haben die auch in Bilal al-Haramin haben die jetzt Schüler, wo die Frauen und Männer zusammen studieren dürfen. Ja. Na, mach ich. Du hast noch vergessen zu übersetzen, dass sie früher dazu Husseinia gesagt haben und jetzt sagen sie, dass du Masajid und unsere Geschwister. Nein, nicht alle wird übersetzt. الآن في المسجد النبوي في الحرم تدرس العقيدة الطحاوية في الأسبوع في المعهد محل الحرم مرة والإنجليزي مرتين في داخل الحرم. تكلمت مع الإمام عبد الله الخضري مدير المعهد فقال هذا أمر مفروض علينا في سبحان الله. تكلمت مع أستاذ الإنجليزي فقلت له كيف عقيدة في مسجد رسول الله تدرس مرة اللي هي الطحاوية درس عبد الله الغفيل دكتور في الجامعة الإسلامية والإنجليزي مرتين قال حتى تتغون على الدعوة فقلت ماذا قدمنا في للدعوة في اللغة العربية حتى نقدم في الإنجليزي سبحان الله. Der Bruder sagt, يعني jetzt momentan, weil er dort auch dort studiert und sagt, jetzt momentan in Medina, in der Universität von Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Aqida al-Tahawiyya wird nur einmal in der Woche unterrichtet. Aber englische Sprache zweimal im Masjid al-Nabawi. Sagt er, ich habe mir gesagt, subhanallah, wie kann das sein, dass wir Aqida nur einmal nehmen und zweimal Englisch lernen? Fahri, du bist in Schule, du studierst in Islam, was willst du mit Englisch haben? Ja, zweimal Englisch lernen, sagt er, das wurde uns befohlen, das zu machen. Ja, mafruḍ alayna, yani wurde uns ungefähr yani befohlen, uns das ist Pflicht und so weiter. Du sagst, subhanallah, wir können, yani die meisten kennen nicht mal gut richtig arabische Sprache. Ja, sollen wir jetzt uns mit dem Englisch beschäftigen? Und subhanallah, bei dem Unterricht, und die Brüder, die teilnehmen immer, auch in Al-Manhaj, Online-Unterrichten, habe ich oft das erwähnt. Ne? Siehst du, subhanallah, in der Manhaj, immer siehst du, da steht Amerika, Inglaterra und Europa, die ganze Zeit. Als Beispiel, alles die arabische Orte als Beispiel zu geben und so weiter, nehmen sie anderen und anderen Namen, fremde Namen und so weiter und so fort. Das ist nicht einfach, das ist alles geplant, alles geplant. So, und wir werden uns niemals vereinen und versammeln, außer unter La ilaha illallah. Dass der Urteil alles Allah alleine gebührt. Hukum wird für Allah tabaraka wa ta'ala sein. Nach Koran und Sunna gelebt wird, wenn wir das praktizieren würden und zu Allahs Religion kehren würden, so wird ganz anderes Leben sein. Ganz anderes Leben, subhanallah. Die Frauen werden geschützt von alle Übel, von alle Fitna. Die Kinder werden auf dem Tawhid erzogen. Die Kinder werden La ilaha illallah lernen. Schaut, subhanallah, die Kinder, die als Muslim geboren sind, wie sie aufwachsen. Yani, wir reden nicht hier. Hier ist sowieso Katastrophe. Hier kann man gar nicht darüber reden. Aber wir reden über die, die in unseren Ländern sind. Wie sie jetzt sind und wie früher sie waren. Jedes Kind fast hat ein Handy. Jeder, nicht nur Handy, hat eine Facebook-Account. Jedes Kind. Sie sind nur mit diesen Sachen beschäftigt. mit, wie nennt man das, dieser? Selfie. Wie Selfie? Selfie. Auf jeden Fall, subhanallah, einige von meinen Neffen auch, subhanallah. Wenn ich sage denn meinem Bruder und so weiter und anderen, yani, was ist das für Bild, diese kleine Baby? Was hat mit dem Facebook zu tun, dieser Junge? Soll etwas anderes lernen und so weiter. Ja, Facebook, Selfie und jeden Tag was anderes posten und so weiter. Die Kinder sind nur mit Handy beschäftigt. Diese Handy, Achi, ist eine Gift, Wallahi. Wallahi, diese Handy hat viele Familien zerstört. Hat viele Menschen zerstört. Schaut, subhanallah, wie viele Eheprobleme wegen dieser Handy. Weil die Frau die ganze Zeit nur mit Gruppen beschäftigt ist. Gruppe von Kochen, Gruppe von Versteigern, Gruppe von Spenden, Gruppe von yani viele Gruppen, subhanallah, viele Gruppen. Ja, Gruppe von Sitzen, Gruppe von der Moschee, Gruppe von das und jenes, dauern, ganze Zeit. Eine Bruder, ich habe, glaube ich, oft diesen Bruder, subhanallah, ihn als Beispiel genommen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschützen, seine Ehe beschützen und seine Kinder beschützen, subhanallah. Ist ein sehr guter Bruder, nahsabullah hasibu. Aber natürlich, jeder hat seine Schwäche und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sagt er, wenn er zu Hause geht, er muss aufpassen, nicht, dass er auf den Müll tritt. Ja, und wenn jemand ihn besuchen will, muss eine Woche vorher sagen, weil die Frau macht sonst Probleme und so weiter. Und warum? Wegen diesem Handy. Auf jeden Fall vor kurzer Zeit hat der Bruder den Handy weggenommen und hat ein großes Problem gemacht. Sagt, Wallahi, Achi, komm, wie schön und sauber unsere Wohnung ist, kannst du dir nicht vorstellen. War nie so sauber und schön. Ja, und dieses Handy hat den Familien zerstört, Familien kaputt gemacht. Manchmal, wenn du Besuch gehst, ach, jeder nimmt sein Handy raus. Früher war nicht so, haben miteinander geredet. Ja, haben miteinander gegeben. Subhanallah, ich habe ein sehr schönes Bild gesehen einmal. Eine Karikatur nennt man das, ne? Weil die Menschen zu Hause, die Familien sind immer yani, mit Handy beschäftigt. Dann haben sie eine Vereinbarung gemacht, eine Stunde Handy wegzulassen. Und nach einer Stunde den Handy wegzulassen, schreibt der Mann, sagt er, Wallahi, meine Familie sind doch gute Menschen. Ich habe sie kennengelernt. Weil er weiß nicht, die ganze Zeit nur mit Handy beschäftigt ist. Jeder, ja, eine Frau nimmt den Handy, Kinder nehmen Handy und der Mann nimmt Handy und so weiter. Das ist kein Leben, Achi. Das ist kein Leben. Und Wallahi, dieses Handy ist eine Gift, Achi, für viele Menschen, die nicht für Allah subhanahu wa ta'ala nutzen. Schau, wie viele Menschen Tag und Nacht zum Beispiel online sind in verschiedenen Netzwerken und so weiter. Und wie viele Pflichten vernachlässigen. Wie viele Pflichten vernachlässigen. Und mit wie vielen Dingen sich beschäftigen, subhanallah. Achi, versucht und probiert einmal ohne Handy. Einen Tag ohne Handy. Eine Woche ohne Handy. Wir werden ein anderes Leben haben. Und besonders unter den Familien. Achi, Handy sagt, tu auf einer Seite. Okay, wenn es manchmal wichtig ist, Dauer ist, Frage ist, Dingen ist, was Angelegenheit der Umma betrifft und so weiter, ist jetzt was anderes. Aber immer wenn du sie liest, und hast du eine Ruhe. Hast du eine Ruhe. So, auf jeden Fall, das ist alles geplant, Achi. Das ist alles ja ein Programm, ein Paket sozusagen, den Muslimen präsentiert wurde. Und diese werden wir alles vermeiden, wenn wir zu dem Koran und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurückkehren. Wir haben 10 Minuten, inshallah. Die nächste Mas'ala ist eine wirklich große Mas'ala, dass sie die wahre Religion befeinden. Deswegen, inshallah, und dass sie dann den Dinul Batil, yani Liebe zu dem Dinul Batil haben, das werden wir, inshallah, morgen nehmen. Wenn ihr, inshallah, Fragen über den Thema habt, können wir nehmen. Wenn nicht, inshallah, dann sagen wir, subhanakallah wa bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله ما خم فيها بعض بارك الله فيك. والله دي Fragen von Frauen gibt es natürlich. سبحان الله. Auch Fragen von einem Bruder. Den Zettel leider habe ich im Büro gelassen. Es sind viele Fragen eigentlich, die geschrieben wurden, aber ich habe leider den Zettel im Büro gelassen. Machen wir inshallah anderes Mal wieder einen Tag. Thank you.